So, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen euch zu unserem ersten Teil unserer Bildungsreihe mit dem Titelthema War die Sowjetunion sozialistisch, wo wir diese Frage noch nicht in der heutigen Sitzung klären werden. Wir behandeln heute die russische Revolution. Vor allem auch wir veranstalten das auch vor allem vor dem Hintergrund, da sich ja dies zum 100. Jahr jährt. Dann sollte ich werde erstmal eine kleine Einführung in die Akteure machen. Das sind erstmal nur die Größen. Man könnte alleine über die politischen Kräfte in Russland schon ein riesiges Referat halten. Ich möchte erstmal die wichtigsten nennen. Das wären erstmal die beiden Strömungen, die aus der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands hervorgegangen sind, nämlich die Bolschewiki und Menschewiki. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, oder kurz SDAPR, die wurde 1998 in Minsk gegründet. Und diese Spaltung in Bolschewiki und Menschewiki, da herrscht so ein leicht verzerrtes Bild darüber. Es wird oft behauptet, da geht es, also diese Spaltung, die erfolgt da aufgrund der Frage, wie man die Organisation aufbauen sollte, als straffe Kaderpartei oder eher als eine lockere Organisation. Es war vielmehr so, dass diese Strömungen sich erst nach diesem Parteitag langsam herausgebildet haben. Und zwar eher um die Frage darum, wie also wie verhält man es mit der bürgerlichen Bourgeoisie, mit dem russischen Bürgertum? Soll man zusammen mit dem russischen Bürgertum die Revolution machen oder also was die Haltung der Menschewiki war oder eben nicht, denn die Bolschewiki vertraten dann eher die Meinung, dass die Arbeiterklasse die einzig revolutionäre Klasse ist, die in der Lage ist, die Probleme in Russland zu lösen. Dann kommen wir zur Partei der Sozialrevolutionäre. Die hat sich 1902 in Minsk gegründet. Das Hauptanliegen der Sozialrevolutionäre war die Agrarfrage, also die Auflösung des Großgrundbesitzes. Und deswegen stützte sich die Partei der Sozialrevolutionäre vor allem auf die ländliche Bevölkerung, auf die Bauernschaft, während die Menschewiki und Bolschewiki vor allem im Industrieproletariat verankert gewesen sind. Dann auch andere Parteien, also die Konstitutionell-Demokratische Partei, aber so hat sie eigentlich de facto niemand genannt, sie waren bekannt unter den Namen Kadetten. Das war eine liberale bürgerliche Partei mit dem Ziel der Errichtung einer konstitutionellen Monarchie in Russland. Und dann haben wir noch der Bund des russischen Volkes oder auch Schwarzhunderter oder Schwarze Hundertschaft genannt. Das war eine faschistische Organisation und war dann auch und an dieser Organisation haben sich dann auch viele spätere faschistische Organisationen in Europa, zum Beispiel die Schwarzhemden in Italien, gewissermaßen Vorbild genommen. So, so viel erstmal grob zu den Akteuren. So, unsere Geschichte beginnt nicht schon im Jahr 1917, sondern schon im Jahr 1905. Für alle, die jetzt schon vorher da gewesen sind, wir haben ein bisschen Filmmaterial gezeigt aus dem Film Panzerkreuzer Potemkin und darauf spielt auch dieses Plakat an, nämlich auf einen Matrosenaufstand, den es im Jahre 1905 gegeben hat. Der Film wurde im Jahr 1925 gedreht und hat filmtechnisch große Maßstäbe gesetzt. So, das Jahr 1905 war nämlich auch bereits ein russisches Revolutionsjahr. Der Vordergrund ist erstmal, es gab eine Wirtschaftskrise, eine schwere Wirtschaftskrise im Jahr 1900 bis 1903. Und ebenso den russisch-japanischen Krieg von 1904 bis 1905, den Russland verloren hat oder vielmehr aufgegeben hat aufgrund der Ereignisse, die ich jetzt noch ausbreiten werde. Das Schlüsselereignis war der sogenannte Petersburger Blutsonntag oder bloß blutiger Sonntag am 9. Januar nach dem julianischen Kalender oder 22. Januar nach der jetziger Zeitrechnung. Die meisten Daten darin werde ich nach dem julianischen, also dem alten russischen Kalender vortragen und für das heutige Datum müsste man 13 Tage einfach draufschlagen. Russland wurde zu Beginn des Jahres 1905 mit einer großen Streikwelle überrascht. Es kam auch zu einem Generalstreik in St. Petersburg. Der Priester Georgi Gapon führte eine friedliche Massendemonstration von Petersburger Arbeitern an, welche dem Zar eine Bittschrift überbringen wollten, die dem Zar um Verbesserung der Arbeitsbedingungen gebeten worden ist. Aber diese friedliche Demonstration, an der, da sind die Daten nicht ganz genau, also die Demonstration war ca. 10.000 bis 100.000 Teilnehmer stark und die wurde vom Zaren blutig niedergeschossen mit Hunderten bis Tausenden Toten. Und aufgrund dessen schwillte diese Streikbewegung erst richtig an, breitete sich auf mehrere Großstädte aus und griff auf andere Regionen über, auf das Baltikum und Polen unter anderem. Und da kam es bereits zu Barrikadenkämpfen und Gefechten zwischen Petersburger Arbeitern und der Polizei und zarentreuen Militärs. Dann kommen wir zu den Sowjets. Das ist ein Wort, das fast jeder kennt, aber kaum jemand kennt seine Bedeutung. Im Deutschen würden wir das Wort mit Reden übersetzen. Die Sowjets waren Massenorgane der Demokratie, wodurch die Menschen dauerhaft an den politischen Prozessen beteiligt gewesen sind. Im Parlamentarismus, den wir heute haben, sieht das ja so aus, dass man quasi alle paar Jahre seinen Stimmzettel ausfüllt und so weiter. Aber durch diese Sowjets waren die Menschen eben dauerhaft am politischen Geschehen beteiligt. Das sah dann auch so aus, dass dann eben für die höheren Gremien dann jeder Rat dann eben Delegierte beordert hat. Aber der Unterschied war eben, dass dann diese Delegierten dann eben der jeweils darunterliegenden Ebene immer voll rechenschaftspflichtig gewesen sind und auch jederzeit wieder abgewählt werden konnten. Und Leo Trotzki, von dem wir dann im späteren Verlauf noch ein bisschen was hören werden, der wurde zum Vorsitzenden des Petrograder Sowjets, also dem Sowjet auf der Stadtebene, gewählt. Die Sowjets organisierten dann auch dann später im Verlauf dann diesen Generalstreik und die Ausweitung dieser Kämpfe. Allerdings konnte der Zar durch weitreichende Zugeständnisse wie Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Einberufung der Duma, also einem parlamentarischen Gremium, konnte er dafür sorgen, dass die Streikbewegung abgeflacht worden ist und konnte die dann hinterher dann militärisch zerschlagen und die führenden Köpfe der Sowjets verhaften. Dann kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Da kommen wir erstmal zur Zweiten oder auch die Zweite Internationale oder auch die Sozialistische Internationale genannt. Das war eben vor allem ein europäischer Zusammenschluss aller sozialdemokratischen Parteien. Und Lenin sagte darüber, dass diese internationale Opfer des sogenannten Sozialchauvinismus gewesen ist. Das möchte ich auch kurz erläutern, was er damit gemeint hat. Also Sozialchauvinismus ist das Eintreten für die Idee der Vaterlandsverteidigung in diesem Kriege. Aus dieser Idee ergibt sich weiter der Verzicht auf den Klassenkampf während des Krieges, die Bewilligung der Kriegskredite und so weiter. In Wirklichkeit treiben die Sozialchauvinisten eine antiproletarische, eine bürgerliche Politik. Denn was sie verfechten, ist in Wirklichkeit nicht die Verteidigung des Vaterlandes im Sinne des Kampfes gegen eine Fremdherrschaft, sondern das Recht dieser oder jener Großmächte, Kolonien auszuplündern und fremde Mächte zu unterdrücken. Die Sozialchauvinisten machen den Volksbetrug der Bourgeoisie mit, indem sie dieser nachsprechen, den Krieg werde geführt, um die Freiheit und Existenz der Nation zu verteidigen und damit gehen sie auf die Seite der Bourgeoisie über, wenden sie sich gegen das Proletariat. Also über die Haltung zum Ersten Weltkrieg wurde in der Sozialistischen Internationale auch diskutiert und es gab nur zwei Sozialdemokratien, die, die für eine klare Ablehnung des Krieges gesprochen haben. Und das war zu einem die russische Sozialdemokratie, also die Bolschewiki und Menschewiki, haben dagegen gesprochen, und die Sozialdemokratie in Serbien. Ansonsten haben alle Sozialdemokratien Europas eben für ihre jeweiligen Kriegskredite und für die Unterstützung ihrer jeweiligen Regierung in diesem Krieg gestimmt. Und dadurch ist diese Internationale quasi zerbrochen. Folie zurück. Okay, prima. Was man zu Russland im Ersten Weltkrieg sagen muss, sie waren, was die Waffentechnik anging, den anderen europäischen Mächten total unterlegen. Das konnten sie nur damit wettmachen, eben durch die große Bevölkerung in Russland. Ebenso war die Versorgung im Krieg extrem schlecht. Es wurde von Monat zu Monat schlimmer. Selbst zu Kriegsbeginn konnten gerade mal 4/5 der russischen Soldaten mit einem Gewehr ausgestattet werden. Und so gegen Ende des Krieges mussten das Vereinigte Königreich und Frankreich fast die Hälfte der Munitionslieferung für Russland übernehmen. Ebenso gab es auch selbst Nahrungsmangel und Mangel an guter Kleidung an der Front. Also oftmals war tatsächlich der Hunger und die Kälte der größere Feind als die gegnerischen Streitkräfte. Es gab aufgrund der zerstörten Infrastruktur, vor allem des Eisenbahnwesens, Nahrungsmittelkrankheit in den Städten, obwohl es de facto einen Überschuss an Ernte gegeben hat. Ebenso eine Explosion der Preise aufgrund von Inflation. Und Russland war auch im Ersten Weltkrieg das Land mit den meisten Verlusten, da auf russischer Seite sind 1,8 Millionen Soldaten gefallen. Dann kommen wir zu der Zimmerwalder Konferenz. Obwohl die Kommi mein Kind war, war die sehr wichtig für die spätere Entwicklung der europäischen Linken. Die fand am 5. bis 8. Dezember 1905 in der Schweiz statt, also konkret in dem kleinen Ort Zimmerwald. Dort kamen eben die linken Kriegsgegner der Sozialdemokratie zusammen, also Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht unter anderem waren dort anwesend, und dort wurden die Kontakte und Verbindungen hergestellt, welche eine wichtige Grundlage waren für die spätere Gründung der Dritten Internationale oder auch Kommunistische Internationale genannt im Jahre 1905. So, genau, jetzt kommen wir zum Jahr 1917, also, und fangen an mit der Februarrevolution. So, also wie bereits im Jahr 1905 ist so eine kleine Analogie, wurde das Jahr 1917 auch mit Massenstreiks eröffnet. Während des Krieges ließ übrigens der Zar St. Petersburg in Petrograd umbenennen, weil ihm der Name zu deutsch klingt. Also für viele Fabriken standen still wegen schlechter Versorgung, vor allem aufgrund mangelnden Treibstoffs und Stromausfall, aufgrund dessen Tausende, also Zehntausende Arbeiter in Petrograd eben nicht zur Arbeit gehen konnten. Ebenso gab es ewig lange Schlangen für die Güter des alltäglichen Bedarfs, vom Brot, Kleidung und dergleichen bei bitterer Kälte. Die anfänglichen Kriegsjahre allerdings waren noch relativ ruhig gewesen, und da stellt sich natürlich die Frage, wieso solche Aufstände zum Massenstreik so urplötzlich aufbrechen. Und da möchte ich kurz was zitieren. Unter der Oberfläche hatte sich die Gesinnung der Massen allmählich zu wandeln begonnen. Trotzki beschrieb diese Entwicklung als molekularen Prozess der Revolution. Es handelt sich um einen Vorgang, der so schleichend fortschreitet, dass er oft selbst für Revolutionäre nicht wahrnehmbar ist. Jene ziehen mitunter die falschen Schlussfolgerungen aus der auf den ersten Blick vorherrschenden Apathie und dem Fehlen sichtbarer Manifestation der angesammelten Frustration, Wut und Verbitterung. Dieses Phänomen ist vergleichbar mit dem allmählichen Druckaufbau unter der Erdoberfläche vor einem Erdbeben. Auch jener Prozess ist für flüchtig Beobachtende, die nicht die nicht unter die Oberfläche sehen, unsichtbar, weil sie die aufwühlenden Vorgänge, die sich im Erdinnern abspielen, nicht in Betracht ziehen. Wenn die Eruption dann stattfindet, wird sie vom allgemeinen Erstaunen begleitet. So. Es kam am 18. Februar im julianischer Kalender zu einem zu einem Streik im Putilov-Werk. Das war ein riesengroßes Werk in Petrograd, was vor allem Granaten für den Krieg produziert hat, mit mehreren 10.000 Arbeitern. Und ein Streik von ein paar hundert entwickelte sich zu einem Streik von mehr als 30.000 Teilnehmer. Und die Fabrikarbeiter waren auf den Straßen und in anderen Fabriken um Unterstützung. Am 22. Februar reagierte die Geschäftsführung der Fabrik mit einer kompletten Aussperrung. Tausende Arbeiter standen nun früh morgens stocksauer vor geschlossenen Werkstoren. In Kombination mit den zur selben Zeit in den Brotschlangen stehenden Frauen hatte dies eine sehr explosive Wirkung gehabt, kann man sagen. Und dadurch schwappte dieser Massenstreik nun auch auf andere Teile der Stadt über. So, am darauffolgenden Tag, den 23. März, oder nach unserer Zeitrechnung, dem 8. März, war zufällig der Internationale Frauentag. Bis dahin wurde der Termin des Frauentages ausgewählt, hatte also keinen festen Tag gehabt. Die Kommunistische Internationale hat in Erinnerung an die Februarrevolution den 8. März als Internationalen Frauentag festgelegt, und das ist der Grund, warum wir den 8. März heute noch als heute fest als Internationalen Frauentag feiern. Durch den Frauentag kam die Bewegung erst so richtig in Schwung. Viele bis dato unpolitische Jugendliche und Frauen wurden in die Bewegung mit reingezogen. Es wurden Massendemonstrationen in der ganzen Stadt initiiert mit mittlerweile mehr als 100.000 Menschen. Am 25. Februar haben sich ein paar Dutzend Arbeiterführer zusammengefunden, um den Petersburger Sowjet wieder neu ins Leben zu rufen. Die Hälfte von ihnen wurde allerdings noch am selben Abend verhaftet. Dies konnte aber nicht verhindern, dass sich auch in den meisten Petrograder Fabriken wieder diese Sowjets gebildet hatten. Und aufgrund dessen ordnete der Zar an, die Unruhen mit morgen zu beenden. So, aber am darauf folgenden Tag haben sogar einige Truppenteile den Befehl verweigert, oder ein paar wenige liefen gar schon zu den Aufständischen über. Und es folgte ein mehrtägiger und sehr spannender Prozess, wo es vor allem um die Bewaffnung der Arbeiter und die Gewinnung der Soldaten die zentrale Rolle spielten. Und schlussendlich konnte sich die Sowjetbewegung durchsetzen und die Stadtverwaltung übernehmen. Und auch hier konnten sich hinterher die Sowjets wieder wie im Jahr 1905 schnell ausbreiten im ganzen Land, aber diesmal noch schneller und flächendeckender als im Jahre 1905. So, dann kommen wir jetzt zu der Doppelherrschaft. Die Bolschewiki waren nämlich nach wie vor selbst in den Sowjets eine kleine Minderheit. Nur mal so eine kleine Zahl: Die Bolschewiki hatten im Anfang des Jahres 1917 in ganz Russland gerade mal so circa 5.000 Mitglieder, davon 2.000 allein in Petrograd. Das lag vor allem daran, durch die starke Repression, die Bolschewiki während der Kriegsjahre erfahren haben, wodurch die Partei sehr marginalisiert wurde und viele im Exil waren. So, die allerdings vertraten nun die stärkste Partei in den Sowjets, also die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre, dass eher die Auffassung, dass Russland erst eine typisch bürgerliche Revolution braucht, also wo das russische Bürgertum erstmal eine Republik errichtet und dass sich erstmal der Kapitalismus voll entwickeln muss, bevor man überhaupt daran denken kann, Schritte in Richtung Sozialismus zu gehen. Und aufgrund dessen haben dann die obersten Personen im Petrograder Sowjet, welche ja Menschewiki waren, eben die obere Macht abgegeben an die sogenannte provisorische Regierung, wo Vertreter der Kadetten, also der bürgerlichen Liberalen, drin gesessen hatten, aber die eigentliche Macht, also die alltägliche Organisation, die Alltagsgeschäfte und so weiter, die wurden nach wie vor von den Sowjets übernommen. Was die bürgerlichen Liberalen gemacht haben, sie haben nicht die Monarchie abgeschafft, unmittelbar, sondern sie haben am ersten Mal den Zar dazu gedrängt, abzudanken, also Nikolaus II., das hat er auch gemacht. Dieser wurde allerdings erstmal zeitweise durch seinen Bruder, nämlich Großfürst Michael, ersetzt. Und die grundlegende Struktur der Monarchie und auch der Großgrundbesitz wurden nicht angetastet und blieben erstmal so, wie sie sind. Und die Bolschewiki allerdings, die haben sich anfangs noch an der Duma und in der provisorischen Regierung beteiligt. Lenin, der damals noch im Exil gesessen hat, hat dies scharf kritisiert. So, dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Ereignis, nämlich Lenins Rückkehr nach Russland. Das ist, es gibt nicht sehr viele Bilder davon oder nachträgliche Gemälde. Das war so ziemlich das Einzige, was ich dann darüber gefunden habe. So, am 4. April nach julianischem Kalender ist Lenin aus seinem Schweizer Exil zurückgekehrt nach Petrograd. Er wurde freundlich begrüßt von einer großen Menge Mitglieder der Bolschewiki und radikalisierten Arbeitern. Er kritisierte scharf den bisherigen Kurs der Bolschewiki und begann sofort Verbündete für ein neues Programm zu suchen. Dieses Programm wurde bekannt als die April-Thesen, welches am 7. April in der Pravda, also dem Zentralorgan der Bolschewiki, veröffentlicht worden sind. Allerdings vorerst ausdrücklich unter seinem Namen. Es hat sogar in derselben Zeitung gestanden, dass diese Position allein die Position von Lenin gewesen ist. Und die wichtigsten Punkte in diesen April-Thesen waren erstens nämlich festzustellen, dass der Krieg trotz der Februarrevolution immer noch ein imperialistischer Krieg bleibt. Also die provisorische Regierung führte ja den Krieg weiter. Und dass man kein Vertrauen in die provisorische Regierung setzen sollte, sondern dass alle Macht also in den Händen der Sowjets bleiben soll. So, und durch die Februarrevolution hatten sich breite Schichten der Arbeiterklasse weiter radikalisiert, vor allem Jugendliche, welche nun zu Tausenden in die Partei der Bolschewiki eingetreten sind. Im April 1917 hatten die Bolschewiki mittlerweile schon 16.000 Mitglieder gehabt und aufgrund der mittlerweile sehr jungen Mitgliederbasis, also das Durchschnittsalter der Bolschewiki war zu dem Zeitpunkt dann ca. 24, 25 Jahre alt, aufgrund dessen wurden die Bolschewiki auch gehässig als Partei der Kinder bezeichnet. Und aufgrund dieser neuen frischen Mitgliederbasis, welche weitaus optimistischer war als die alte Garde, konnte es Lenin nach einem längeren Fraktionskampf schaffen, sich eben in der Partei durchzusetzen, wodurch nun die Bolschewiki als einzige Partei gefordert haben, eine Räterepublik zu errichten. Kommen wir zu den Juli-Tagen. Die provisorische Regierung, welche bis dato unter Führung der bürgerlichen Liberalen, also der Kadetten waren, war nicht in der Lage, das Land zu stabilisieren. Dadurch kam es zur zweiten Phase der provisorischen Regierung, nämlich dann gegen die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre eben auch in diese provisorische Regierung, welche dort eben die bürgerlichen Geschäfte weitergeführt hatten, was die Lage im ersten Moment dann schon bereits beruhigt hatte. Und sie haben eben auch, wie bei die Kadetten vorher, eben den Weltkrieg weitergeführt. Und Alexander Kerensky, also das war ein Sozialrevolutionär, der nun der führende Kopf der provisorischen Regierung war, hat nun eine neue Großoffensive gestartet an der Kriegsfront, allerdings mit fatalen Auswirkungen, indem tausende russische Soldaten gefallen sind mit keinerlei Kriegsgewinnen und dergleichen. Und aufgrund dessen haben dann die Bolschewiki Massendemonstrationen organisiert, da sie nun quasi die einzige relevante Kraft waren, die noch gegen den Krieg demonstriert hatten. Aufgrund dessen hat dann eben die provisorische Regierung eine Repressionswelle gegen die Bolschewiki angeordnet, was eben darin aussah, Parteiführer zu verhaften, ihre Zeitungen zu verbieten. Und dann ein paar wenige haben es ins Exil geschafft, unter anderem Lenin, der ging nach Finnland in Exil, und dort hat er in der Zeit hat er sein berühmtes Werk Staat und Revolution geschrieben. So, dann kommen wir zu dem sogenannten Kornilov-Aufstand. Wurde von Kerensky zum Oberbefehlshaber der russischen Armee genannt. Kornilov war unter dem Zar noch ein General gewesen. Und allerdings zeigte sich, dass Kornilov keineswegs treu zur provisorischen Regierung war und wurde von monarchistischen Kräften und eben von den Kadetten dahingehend unterstützt, eine Militärdiktatur zu errichten. Und hat eben seine Truppen angeordnet, auf Petrograd zu marschieren und die Stadt zu besetzen. Aufgrund dessen, unter dieser Gefahr wurde, haben die Sowjetparteien eine Einheitsfront gegen Kornilov geschmiedet, worauf die Repressionen gegen die Bolschewiki erstmal eingestellt wurden. Also man hat die Bolschewiki wieder aus den Gefängnissen rausgeholt, also die führenden Köpfe und so weiter. Und die Bolschewiki haben in dem Kampfkomitee eine sehr entscheidende Rolle gespielt, aufgrund ihrer hochgradigen Organisation und ihrer Verankerung unter den Arbeitern und Soldaten. Und dies zu belegen, ein Zitat des britischen Historikers Orlando Feiges, er ist ein antikommunistischer Historiker, welcher für die Bolschewiki wirklich nicht viel übrig hatte. Also wenn er was Positives über die Bolschewiki geschrieben hat, dann nur aufgrund dessen, weil es die Faktenlage einfach nicht anders zugelassen hat. Der Deutsche stellte nochmal heraus, dass die Bolschewiki die einzigen waren, die wirklich in der Lage gewesen sind, die Waffen von Arbeitern und Soldaten zu mobilisieren, zu bewaffnen, und sie arbeiten in enger Kollaboration mit ihren Rivalen in den Sowjets zusammen. Dann kommen wir zu der Zeit nach dem Aufstand. Also der Aufstand wurde glücklicherweise erfolgreich niedergeschlagen, denn von Kornilov kann man schon sagen, dass er definitiv ein Faschist gewesen ist. Er hat überall, wo er mit seinen Truppen hingekommen ist, alle Kommunisten und Juden abschlachten lassen. Also wenn Kornilov Gesicht hätte, dann wäre aus Russland höchstwahrscheinlich sowas Ähnliches entstanden wie die faschistische Franco-Diktatur in Spanien. Und was nun passiert, das war so ziemlich das genaue Gegenteil, was von den Kornilov-Leuten vorgesehen war, nämlich dadurch bekam nun die Revolution neuen Aufwind. Das Sowjet-Exekutivkomitee wurde überflutet mit Bitten, die Macht zu übernehmen, also die provisorische Regierung abzuschreiben. Und die Kräfteverhältnisse in den Sowjets verschoben sich rasch in Richtung der Bolschewiki. So, nun kommen wir zu dem Aufschwung der Partei. In der ersten Septemberwoche hatten die Bolschewiki erstmals die Mehrheit in Petrograd, der Sowjet. Und am 5. September folgten die Sowjets Zentralsibiriens und in Moskau. Und nun bekam die Bolschewiki auch zum ersten Mal auch im ländlichen Raum einen Masseneinfluss, da ja die Bolschewiki bis dato eigentlich fast ausschließlich auf die Industriestädte beschränkt gewesen sind. Und die Partei wuchs auf über 200.000 Mitglieder heran in der Zeit. Nochmal den Vergleich zum Anfang des Jahres 1917, wo sie gerade mal 5.000 Mitglieder gehabt hatten. Und unmittelbar vor der Oktoberrevolution hatten die Bolschewiki Petrograd, Finnland, die Flotte, die nördlichen Armeen, Moskau und den Ural bereits fest hinter sich gehabt. Und zur Gleichzeit verloren die Menschewiki eben in den Industrieregionen fast überall ihren Rückhalt. So, nun nähern wir uns so langsam dem Ende, nämlich der Oktoberrevolution. Davon gibt es tatsächlich dann wirklich sehr viele Gemälde und Nachstellungen. Das ist persönlich mein Lieblingsgemälde. Lenin hat das Zentralkomitee der Bolschewiki nun konkret zum Handeln aufgefordert, was jetzt eben die Macht zu übernehmen. Und es gab im Zentralkomitee eine sehr langwierige und auch Diskussion darüber, wie und vor allem wann die Macht erobern werden sollte. Das werde ich jetzt nicht im Detail ausbreiten, weil das jetzt ein bisschen lange dauern würde. Allerdings am 19. Oktober nach julianischem Kalender stimmte das ZK der Bolschewiki fast einstimmig für den Aufstand und die Machtübernahme. Und das leitende Gremium des Aufstandes war das Revolutionäre Militärkomitee, dem dann Leo Trotzki vorsaß. Und Leo Trotzki spielte eine wichtige Rolle, weil es in der Zeit geschafft hat, die Garnison von Petrograd auf ihre Seite zu ziehen. Und am 25. Oktober, julianischer Kalender, nach unserem 7. November war dann eben der Beginn der Oktoberrevolution. Also nach unserer Zeitrechnung wäre es eben auch eine Novemberrevolution gewesen. Die Roten Garden besetzen eben alle Ämter, Büros, Bahnhöfe und den Rat der Republik. Also so, dass eben die Truppen, die dem Regime treu waren, de facto überhaupt keine Macht mehr ausüben konnten. Wurde eine nächtliche Notsitzung des Petrograder Sowjets einberufen, wo Lenin und Trotzki den Sieg der Revolution verkündet hatten. Zu der Zeit war der letzte Rückzugsort der Regierung, also der provisorischen Regierung, der Winterpalast, welche erst belagert wurde, dann allerdings einige Stunden später dann gestürmt worden ist und sämtliche Minister verhaftet worden sind. Selben Tag noch, also die Bolschewiki haben den Aufstand extra so gelegt, dass zur selbigen Zeit der allrussische Sowjetkongress getagt hatte. Und auf diesem Tag bestätigte eben die Tagung des altrussischen Sowjets eben mehrheitlich die Machteroberung, also dass die Macht von der provisorischen Regierung wieder nun vollständig in die Hände der Sowjets übergehen soll. Dort bildeten die Bolschewiki zusammen mit dem linken Flügel der Sozialrevolutionäre eben mit einer sehr deutschen Mehrheit eine Sowjetregierung. Die Darstellung der Oktoberrevolution ist eigentlich bis dato meist so, dass es sieht, ja, die Bolschewiki, die machen einen irgendwie so einen Minderheitsputz, sie errichten eine Parteidiktatur und verbieten alle anderen. Aber de facto wurde nach der Oktoberrevolution erstmal nur eine Partei verboten, und das waren die faschistischen Schwarzhundert. Einen Monat später wurde die Kadettenpartei verboten, aufgrund dessen, dass sie den Kornilow-Putsch unterstützt hatten. Und Diese Sowjetregierung hat dann eben diese bürgerlich-demokratischen Errungenschaften durchgesetzt, nämlich die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, eine klare Trennung von Staat und Kirche, die Abschaffung aller Adelstitel und Privilegien, die Auflösung des Großgrundbesitzes, den Kriegsaustrittsrussen aus dem Ersten Weltkrieg, die Gleichberechtigung für alle Nationalitäten, die Aufhebung der Stände und Rangabzeichen für den zivilen Dienst, die Vergesellschaftung der Industrie und der Banken, die Bildung einer Arbeiter- und Bauernarmee, wo alle Ränge und Orden abgeschafft worden sind. Der westliche Kalender wurde eingeführt, also die Verwirrung mit dem julianischen Kalender gab es danach dann nicht mehr. Es wurde sogar tatsächlich das Recht für alle Bürger eingeführt, ihren Namen und auch ihren Geschlechtseintrag frei ändern zu lassen. Es wurde eine Zivilehe eingeführt, wo die einzige Voraussetzung ein Mindestalter gewesen ist und es keine direkte Blutsverwandtschaft geben sollte. Und es wurde ein freier Hochschulgang für alle eingefügt. Allerdings wurden, wie wir eben historisch wissen, die meisten dieser Errungenschaften dann eben im Zuge der sogenannten Stalinisierung dann wieder abgeschafft. Das war's. Gibt es jetzt mal Verständnisfragen oder wollen wir gleich in die Diskussion einsteigen? Okay. Niemand hat eine Frage. Hier gibt es keine Differenz, das würde mich ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Es würde mich natürlich freuen, wenn es keine gäbe, aber... Nur eine Frage generell. Seit wann oder wie hat Lenin Einfluss genommen sozusagen auf die Menschen in Russland? Also wie haben die von ihm mitbekommen und seit wann war er ja eigentlich immer im Exil gewesen und... Wann ist Lenin in Exil gegangen, Chris? Genau weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, das war 1913. Weil 1913 haben sich nämlich, also das hat Christian ja schon gesagt, gab es ja in der Sozialdemokratischen Partei Russlands, gab es ja diese zwei Fraktionen, Bolschewiki, Menschewiki. Und richtig gespalten haben die sich aber erst 1913, und ich weiß, dass zu diesem Zeitpunkt Lenin im Ausland war. Deswegen würde ich mal sagen, dass es 1913 war, aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ich kann ja mal in Zeiten des mobilen Internets das mal nachforschen. Aber er hat dann schon so eine Popularität gehabt, Russland. Die Menschen haben ihn ja begrüßt, als er dann kam, im Februar, März. Also er war schon sozusagen bekannt, der hat auch Einfluss genommen, ne, von außerhalb. Ja, im April kam er zurück, aber das waren größtenteils dann schon Bolschewiki, also die definitiv kannten und radikalisierte Arbeiter. Also es ist so wirklich, kannte ihn zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich noch kaum jemand im Russland. Ich habe jetzt eben was mitbekommen von wegen, dass er in Finnland im Exil war. Wann war das? Da war er auch in der Schweiz. Mhm, mit diesem Zug vom Deutschen, damit die Russen nach Russland gereist ist. Wann war er nochmal in Finnland, das Exil? Das finnische Exil, das war im Juli, wo die Bolschewiki aufgrund ihrer konträren Haltung gegen den Krieg dann eben von der provisorischen Regierung verfolgt worden sind. Da ist er dann kurzzeitig ins Exil gegangen. Eben bis zum Kornilov auf, dann wo die Bolschewiki quasi zur Hilfe gerufen worden sind. Was war denn die Motivation von den Liberalen, den faschistischen Putsch zu unterstützen? Kornilov der einzige gewesen ist, der eine wirkliche Stabilität in Russland herstellen konnte, ohne dass Sozialisten daran beteiligt sind. Also die, Die Kadetten waren dann ja nicht mehr in der provisorischen Regierung gewesen und Kornilov war der Einzige, auf den bürgerliche Kräfte sich noch stützen konnten. Kannst du vielleicht ausführen, was in dem Kornilov konkret faschistisch war? Also halt, was war da jetzt konkret, dass man ihn als Faschisten bezeichnet? Dass er jegliche Demokratie in Russland abschaffen wollte, also nicht nur die potenziell parlamentarische durch die provisorische Regierung, sondern auch die Sowjetdemokratie, und dass er die Absicht hatte, alle Arbeiterorganisationen in Russland, also Bolschewiki, Menschewiki, Sozial- und Revolutionäre, dass er die komplett und Gewerkschaften zerschlagen lassen wollte. Und eben durch eine Militärdiktatur versuchte Stabilität herzustellen. Hat es auch Pogrome gegeben? Also Pogrome gab es auch unter dem Zaren. Selbst der Zar hat bereits Pogrome gegen Juden erlassen und dergleichen. Soweit hat die provisorische Regierung keine Pogrome erlassen, aber ich denke, dass Kornilov dann im eigenen Handel dann selbst welche durchgeführt hat. Ja. Du hast eben ganz kurz gesagt, Russland ist 1917 aus dem Krieg ausgetreten. Ja. Wie ist das vonstatten gegangen? So ein Krieg, ne, gibt es ja immer mehrere Parteien. Wenn dann einer sagt, so bums, ich spiele nicht mehr mit, wie haben denn die anderen darauf reagiert? Also war das so einfach, da wirklich rauszugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal um uns kümmern und spielt mal selber weiter Krieg? Oder? Das ist eine Frage, die wir beim nächsten Mal ausführlich diskutieren würden, aber da kann ich auch gerne schon sofort darauf antworten. Die anderen europäischen Mächte fanden das nicht ganz so toll, dass sie jetzt alleine gegen Deutschland und Österreich kämpfen mussten und hatten da keinerlei Verständnis für. Und da Russland ja definitiv in der Defensive war, im späteren Verlauf des Ersten Weltkrieges, und Russland definitiv nicht in der Lage war, den Krieg weiterzuführen, haben dann die Bolschewiki zu sehr großen Konzessionen dann mit den Deutschen einen Frieden ausgehandelt, was dann eben darin aussah, dass eben weite Teile Russland wie das Baltikum, Ukraine, Finnland und dergleichen dann eben von Russland abgetrennt worden sind. Und aufgrund dessen wurden die Bolschewiki auch, also auch mit dieser Frage gab es heftige Diskussionen innerhalb der Bolschewiki. Hat zunächst eine Mehrheit gesagt, nein, so einen Frieden akzeptieren wir nicht, da führen wir lieber den Krieg auf revolutionärer Grundlage weiter, aber Russland konnte einfach nicht mehr. Es war eine Fortführung des Krieges war für Russland nicht mehr möglich. Rosa Luxemburg und Kalitnik waren hellauf begeistert. Rosa Luxemburg hat auch eine Schrift zur russischen Revolution geschrieben, wurde nochmal nachträglich. Sie hat auch ein paar Kritikpunkte angebracht, unter anderem diesen Friedensvertrag. Da war sie auch unter anderem dagegen, unter anderem mit der Begründung, weil damit die sozialistische Bewegung zum Beispiel im Baltikum, weil man die damit ja, jeweiligen Bourgeoisie ausgeliefert hatten. Deswegen war sie gegen eine Friedensschließung. Aber grundsätzlich war sie eine volle Unterstützerin der Revolution. Achso, und nochmal ein Punkt, den ich vergessen hatte. Lenin hatte nie die Illusion gehabt, dass man jetzt in so einem rückständigen Agrarland wie Russland jetzt irgendwie den Sozialismus aufbauen kann und so weiter. Ihm war schon klar, dass die Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus in Russland nicht gegeben sind. Lenin hat von Anfang an gesagt, dass das Schicksal der russischen Revolution abhängig ist von der restlichen Revolution in Europa. Also die russische Revolution, die war gedacht als, als Startschuss für die Weltrevolution und vor allem die Revolution in Deutschland, Frankreich und so weiter. Und das hat sogar zunächst eingesetzt, das führte ja dazu, dass es revolutionäre Erhebungen gab, die aber sonst nicht so siegreich gewesen sind. Das führt dazu, dass dann Russland isoliert geblieben ist und vor allem diese Isoliertheit war einer der Hauptgründe, warum warum die russische Revolution derart entartet und degeneriert ist. Frage ich noch, und zwar bei der ganzen Bewegung so aus dem bürgerlichen Lager heraus, von unten nach oben, und auch bei der Ablehnung von Bourgeoisie und Zarentum und so weiter, warum gab es denn dann trotzdem so eine Fixierung auf Lenin? War die da schon wirklich vorhanden oder ist sie dann nachträglich gekommen, dass man gesagt hat, oh, guck mal, was der alles gemacht hat? Also Lenin war jetzt von Anfang an seit Gründung der Sozialdemokratie eine einflussreiche Persönlichkeit dort. Allerdings dieses quasi diese eben diese klare Herausbildung als so große Führungspersönlichkeit kam dann tatsächlich erst dann durch die seine Rückkehr und durch die Durchsetzung seiner Linie in der Partei. Was hat Stalin eigentlich in der Zeit gemacht? Und wie hat er das Ganze so gesehen? Ja, ich meine, der hat als viel dazu gesagt, oder? Der ist auch auf diesem Gemälde, sieht man ihn auch da rechts hinter Lenin. Tatsächlich hat Stalin während dieser ganzen Zeit überhaupt keine relevante Rolle gespielt. Das ist ganz lustig, vor allem deswegen, weil sich Stalin dann nachträglich, als er dann an der Macht war, sich dann so versucht hinzustellen, als ob er tatsächlich eine relevante Rolle gespielt hat, was er aber de facto nicht getan hat. Er hat sogar in dieser Diskussion, wann und wie man jetzt diesen Oktoberaufstand plant, der hat er dann bis zum Schluss sogar, war sogar erstmal ein Gegner des Aufstandes gewesen. Ist das Bild dann jetzt aus der stalinistischen Zeit, weil er ja da hinten rechts steht? Ja. Weil ich weiß, hat er sich da ja öfter mal auf so Bilder eintragen lassen, so wie, guck mal, ich war da. Photoshop des 20. Jahrhunderts. Also die beiden führenden Köpfe der Oktoberrevolution waren eben definitiv Lenin und Trotzki. Trotzki quasi der größte innerparteiliche Gegner von Stalin gewesen ist, hat Stalin später versucht, Trotzki aus überall rauszustreichen und quasi sich selbst an seine Stelle zu setzen. Ja. Wenn es jetzt ziemlich alle Debattenbeiträge gewesen sind, möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr alle hier gewesen seid. Und ich hoffe, ein paar von euch bleiben auch hier zu einem netten Gespräch. Danke.